Die esoterische Erklärung ist folgende. Die Rune entspricht einer hohen Zucht des Körpers des Sida in einem goldenen Zeitalter der Rasse, genau dann, als der hyperboreische Mensch eine sichtbare Form auf dem polaren Kontinent annimmt, sich mit einer ersten leuchtenden Materie umgibt. Nur der Körper des Vira besitzt jene winkelige Form der Runen, die die magischen Zeichen darstellen, die ihn ins Dasein bringen, ihn nachbilden und entdecken. Deswegen gibt es auch eine runische Yoga in der Form und der Bewegung des Körpers, eine Runen-Hatha-Yoga und eine Raya-Yoga, die, wie bei einem Tanz, ihre Profile in ähnlichen Stellungen der Arme und Beine nachahmen. Die hyperboreische Rasse und Körper involutionieren, verfielen, als sie gefangen in den Kreis der Aus- und Einatmung des Demiurg eintraten, mit dem Kreis der Runden und der Zeitalter. Die Runen beziehen sich auf einen Mittag der Schönheit einer schon verlorenen Rasse und eines göttlichen Körpers, der Körper Wotans, des vollkommenen Menschen. Ein mehr vergeistigter Körper, den nur die Runen in der Lage sind, wieder zu erschaffen. Denn sie waren die hyperboreischen Zeichen, die ihm in dieser anderen Welt Gestalt gaben. Weil sie die Zeichen der ernsthaften Schönheit sind, der Reinheit einer nordisch-hyperboreischen Rasse, werden die Runen zu Tode gehasst von den Vertretern des Kali-Yuga, den Tiermenschen, von den Sklaven Atlantis und von den Anhängern des Prinzen der Schatten, der Sklaverei, der Lüge und der Hässlichkeit. Alle die anderen magischen Alphabete, von denen man uns in dieser Epoche erzählt, sind das Ergebnis der involutionierten und vermischten Rassen des Kali-Yuga, des dunkelsten Zeitalters, mit ihren geschwungenen, schlangenförmigen und semitischen Formen. Mit einer einzigen Ausnahme, die der vorarchetypischen, vorgeformten heiligen Zeichen, die von außerhalb des Kreises der Kreise vom grünen Strahl auswirken und die uns auch enthüllt worden sind, vorrunische Zeichen, die aber zu den Runen nicht im Gegensatz stehen, sondern sie schützen. Alle anderen magischen Alphabete können von dem Feind genutzt werden. Die Runen sind kein Alphabet. Ihr Name, Futhark, entspricht den ersten 6 Zeichen der Odin-Serie. Man kann sie schnitzen oder schreiben, von rechts nach links oder von links nach rechts, von oben nach unten und umgekehrt. In Wirklichkeit hat man die Runen nie wie eine gewöhnliche Schrift gebraucht, auch in kein Buch geschrieben, außer des äußerst sonderbaren Tarot. Es sind unabhängige magische Zeichen, ihr Gebrauch ohne entsprechende Kenntnis gefährlich, denn ihre unrechte Anwendung kann zum Irrsinn führen und sogar den Tod bringen. Die Schrift des Baumes und des Ogham der Kelten und Druiden haben ihren Ursprung in den Runen, denn die Tuatas von Dunnan, die göttlichen Vorfahren der Kelten in Irland, sind in Wirklichkeit die Asen und Vanen desselben venuschen hyperboreischen Ursprungs. Doch diese Alphabete haben die Runen verfälscht. Es ist sehr interessant zu erfahren, dass der wahre Ursprung des I Ching hyperboreisch ist. Auch die Runen wurden für das Wahrsagen und die Horoskope missbraucht, dafür von Zweiglein der heiligen Eiche Gebrauch gemacht, in die man die Zeichen einritzte. Die Hexagramme des heutigen I Ching sind eine schlechte Nachahmung der Runen, ebenso wie die Schrift des Baumes. Die Dropas und weißen Ainus, Abkömmlinge der nordischen Hyperborea, sind die Schöpfer der ältesten Zivilisation des Tibet und Chinas. Die Hyperborea brachten den I Ching nach China, in Wahrheit die Runen. Der I Ching, den wir kennen, ist völlig verfälscht worden durch die moralistischen Auslegungen, zunächst durch Konfuzius und danach durch den Lutheraner Wilhelm, sein erster Übersetzer ins Deutsche. Durch Jahrtausende manipuliert, wird die Größe und die authentische Magie dieses heiligen Buches dadurch offenbart, dass es trotz allem seine Wirksamkeit vor dem Vira bewahrt, der sich ihm mit Ehrfurcht und Aufrichtigkeit nähert. Notwendig wäre jedoch, die mühselige und wesentliche Arbeit, den I Ching wieder mit seinen legendären runischen Vorfahren in Verbindung zu bringen, sodass man ihn von den Schichten des Aberglaubens befreit, die ihn bedecken. Jede Rune stellt auch eine Zahl dar, ihrer Position im Futarch entsprechend. Der esoterische Hitlerismus hat in den bekannten historischen Zeiten einen magischen und hermetischen Gebrauch der Yoga-Rune gemacht, im Gruß und im Mantra, die sein Mudra begleiten, das heißt, das Zeichen und der Ton Hiranyagarbha Kapta. Zum Beispiel die SS-Rune, die doppelte Siegrune und Heil von Rettung. Der Gruß der Dichter Minnesänger des Spätmittelalters hieß auch Heil. Die deutschen Schriftsteller und Forscher, die in unserer Zeit das Thema des runischen Esoterismus behandelten, sind Guido von List in seinen Büchern »Das Geheimnis der Runen«, »Die Bilderschrift der Uriogermanen« und andere. Rudolf von Gorsleben mit seinem außerordentlichen Buch, das leider in keine andere Sprache übersetzt wurde, »Hochzeit der Menschheit«. Auch Dr. Bernhard Körner, Gründer des Germanenordens 1912, von dem der Thule-Orden nur ein bayerischer Zweig und dessen Leiter der Baron von Sebottendorf war, hatte die Zeitschrift Runen veröffentlicht. Beide Orden machten von dem nordisch-magischen Zeichen Gebrauch. Der englische Orden Golden Dawn ist ein Zweig dieser germanischen Orden, wie wir schon sagten. Ein weiterer Forscher ist Siegfried Kuhmer, der sich auf eine runische, arische Yoga und Astrologie bezieht, sie mit der esoterischen Anatomie des Körpers in Verbindung bringend. Die alten germanischen Häuser des Mittelalters hatten auf ihren Hölzern die runischen Zeichen. Noch heute kann man dies im Dorf Wewelsburg in Westfalen sehen, wo die SS ihren magischen Turm des Gral errichtet hatte, in den Ruinen eines alten mittelalterlichen Schlosses, welches in Dreiecksform erbaut war, über der mysteriösen Zahl 3, wie die Kirche der Stadt Paura, in der Nachbarschaft des Benediktinerklosters von Lambach in Österreich, wo Hitler als Kind war und in welchem man noch heute das Hakenkreuz-Swastika Levogira sehen kann, eingraviert von einem mysteriösen Abt, auch ein hyperboreisches, runisches Zeichen.